möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zur Mitgliederversammlung, die einen ganz wichtigen Punkt beinhaltet, nämlich die komplette Neuwahl des Vorstandes. Das Thema, was ich mir heute vorgenommen habe, heißt nicht, der Herr hat sie in meine Hand gegeben, sondern wir stehen alle in Gottes Hand. Das ist ganz wichtig. Wir singen nun ein Lied, das ist ein besonderes Lied. Es wird uns den ganzen Abend leiten, weil wir immer mal wieder ein paar Verse davon singen. Es ist für mich das Joanneumslied. Ich habe in meiner Ausbildung jeden Freitag mit 45 Brüdern dieses Lied gesungen am Ende der Brüderstunde. Das war also Pflicht, die Brüderstunde. Der Herr ist gut. Ein sehr schönes Lied. Da steckt so viel drin, das müssen wir eigentlich viel öfter singen. 330. Der Herr ist gut. Was uns unterscheidet zwischen allen anderen Vereinen, ist, dass wir vorher immer ein geistliches Wort haben. Und dieses geistliche Wort heute fängt mit einem Ausspruch meines Opas an. Diese Welt ist eine Wüste, wo ich nichts zu wählen wüsste. Den hat er immer gesagt, wenn es zum Wählen gehen sollte. Ist natürlich kompletter Unsinn. Wir müssen täglich wählen. Ob beim Einkauf, beim Urlaubsziel, der Fahrt nach dort und, überall. Wir müssen ständig wählen und wenn es die richtige Straßenseite ist. Entscheidungen müssen getroffen werden, ob wir das wollen oder nicht. Wir kommen nicht ohne das Wählen aus. Lebenszeit ist im Grunde Wahlzeit. Nur Tote, die brauchen und können nicht mehr wählen. Heute Abend stehen wir auch vor der Wahl eines neuen Gemeindevorstandes. Wir wissen um die vielen Gespräche im Vorfeld, wo Fehler aus Unwissenheit, vielleicht auch aus Lieblosigkeit passiert sind, durch das Unter- oder Überschätzen von Aussagen und der Ärger, die Enttäuschungen und das daraus erwachsene Leid. Wir haben ausnahmslos alle unter dieser Misere gelitten und mussten federn lassen. Manchmal, so hatte ich den Eindruck, wollten die Probleme Jesus aus der Mitte unserer Gemeinde hinwegdrängen. Heute soll nun ein Neuanfang geschehen. Ein Neuanfang von oben her. Und wenn ich das so sage, von oben her, dann meine ich nicht die Kandidaten, die wir gleich zu wählen haben, sondern von ganz oben her. Und dazu brauchen wir nicht eine irdische Wahlordnung, sondern die himmlische Wahlordnung. Und diese himmlische Wahlordnung, die besteht nur aus einem einzigen Satz, wo wir Menschen Berge von Papier brauchen und uns doch manchmal nicht zurechtfinden, da bringt der Herr es auf einen einzigen Punkt. Und dieser Punkt steht, das ist die göttliche Wahlordnung, Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. So, das ist das Thema. Der irdischen Wahl ist die himmlische Wahl vorausgegangen. Weil wir einen guten Herrn haben, wir haben das gesungen, wir werden es auch weiter singen, hat er schon lange vor unserer Geburt vor unserem Namen ein Kreuz gesetzt. Er hat mit seinem Kreuz unser Leben durchkreuzt und hat ein für alle Mal zu einem jeden von uns gesagt, ich habe dich gewählt. Du bist mein Top-Favorit. Mit dir werde ich Gemeinde bauen. Ein Kreuz vor unserem Namen. Welch eine Doppeldeutigkeit. Mit dem Kreuz auf Golgatha hat er unser Leben durchkreuzt, damit wir mit unserem oft so schweren Kreuz nicht weiter durch das Leben zu gehen brauchen. Er hat sich für dich und für mich und für deine und für meine Gemeinde entschieden, obwohl da so vieles aus dem Ruder gelaufen ist. Doch der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Deshalb wird auch unser Gemeindeboot nicht außer Dienst gestellt. Es wird auch nicht abgewrackt, von wegen, es geht weiter. Wir werden heute einen Neuanfang wagen. Neuanfänge sind immer gut. Wir wissen alle, manchmal heilen Verletzungen ohne Narben, manchmal bleiben Narben zurück. Bei einem Neuanfang hat man normalerweise nicht die Garantie, dass es funktioniert. Wenn der eine nicht will, dann kann der andere Purzelbäume schlagen, so viel er möchte. Er schafft es nicht. Doch wenn wir allein den Captain sehen, der am Ruder steht, dann wird er uns durch die Klippen unseres Unvermögens sicher durch das Lebensmeer fahren können. Aller Anfang ist schwer, sagt der Volksmund. Doch wir sollen dem Volksmund an dieser Stelle nicht glauben, sondern nach Gottes Weisheit leben. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Der Neuanfang muss nicht schwer sein, denn wir haben den himmlischen Auftraggeber. Wir sind hier, weil unsere Namen auf der Wahlliste Gottes standen und stehen. Und das ist das Schönste, wir haben alle, hoffentlich, glaube ich, gehe ich von aus, wir haben alle diese Wahl auch angenommen. Was nützt es, wenn man gewählt wird und nimmt die Wahl nicht an? Und das sah dann so aus, ich muss wieder Peter zitieren, ich will Mitglied bei Jesus sein. Er das Haupt und wir die Glieder. Nun ist es leider so, dass wir mit unserer Wahlannahme oft manchmal rumeiern. Klar, wir haben ein deutliches Ja gesagt, aber oft müssen wir erkennen, dass wir an vielen Stellen ein deutliches oder vielleicht auch ein verstecktes Nein leben. Doch das hat unser himmlischer Vater bei seiner Wahlordnung schon einkalkuliert. Und so legt der gute Herr noch einen drauf und sagt, meine Gnade soll jeden Tag neu sein. Gottes Wahl und seine Gnade für uns Versager, auch für unsere Gemeinde, gehört zur Ordnung in seinem Reich. Und das ist für mich jedenfalls eine ungemeine Befreiung und Entlastung. Wir brauchen uns nicht untereinander zu beweisen, wie gut und wie treu wir sind. Gut ist nur einer, das ist der Herr. Und wir, wie ich das da mal schon mal in der Predigt gesagt habe, wir sind doch nur die Nieten, mit dem das Schiff, was sich Gemeinde nennt, zusammengehalten wird. Und wenn wir diese Sicht haben, dann müssten wir uns untereinander auch mehr loben. Kommt der Frust nicht oft daher, weil alles so selbstverständlich hingenommen wird? Ein Beispiel. Ich habe vor 2 Jahren meiner Krankenschwester einen Vogel gezeigt, weil sie mir gesagt hat, ich arbeite jetzt im Deko-Team mit. Da habe ich gedacht, was soll das denn? Welch ein Quatsch! Haben wir das überhaupt nötig? Und dann eines Samstags habe ich mal eine Beobachtung gemacht hier im Haus. Da kam Magdalene an. Und Magdalene hatte einen Blumenstrauß. Ich denke, Mensch, jetzt kriegst du jetzt einen Blumenstrauß hier. Und dann stellte sie den Blumenstrauß auf den Altar. Und machte das so richtig schön. Und da fiel mir ein, Mensch, das Deko-Team hat recht. Ab diesem Zeitpunkt, da sah ich die schön geschmückten Tische plötzlich. Da habe ich mich auch nicht mehr über die schiefe Kerze vorne am Altar geärgert. Hat sie ihr gesagt, man, die können doch mal gerade richten. Das Deko-Team. Und dann habe ich mich auch über die Krippe gefreut. Ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Mal gucken, was die da wieder zurechtbasteln. Da wurde mir schlagartig klar, wie wichtig ein Deko-Team ist und dass das Deko-Team auch verkündet. Das verkündigt. mit einer schönen Tischdeko kann ich verkündigen, ebenso wie mit dem Klavier, mit der Stimme, mit einem Rechler am Mischpult, mit einem Schieber für den Schnee. Keiner ist besser und keiner ist schlechter und keiner macht geringere oder keiner macht wertvollere Arbeit als der andere. Was bringt eine tolle Predigt in einem total verwanzten Haus? Ist doch unmöglich. Keine Gruppe, kein Mensch ist in diesem Haus überflüssig. Auch nicht die Gäste, sodass wir auf sie verzichten können. Und wenn diese Gruppen auch nur aus einer Person bestehen, die Laub und Schnee auf dem Grundstück nicht abhaben kann. Wir brauchen uns alle, weil Gott uns braucht. Christsein ist stets ein Mannschaftsspiel. Die Mannschaft lebt vom Einsatz des Einzelnen und der Einzelne vom Rückhalt in der Mannschaft. Heute ist Wahltag. Dann haben wir, wenn alles gut läuft, wieder 4 Jahre Ruhe. Wählen wir wirklich nur einmal? Ist nicht jeder Sonntag, ist nicht jedes Mal, wenn Leute sich hier treffen, die Jugend oder das Alter oder wer auch immer, in diesem Hause Wahltag? Ich bin der Spitzenkandidat Gottes, erwählt, geliebt, befreit und mit einem Mandat betraut. Und das Mandat lautet, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jetzt kommt das Mandat und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Wir sind und bleiben Gottes Abgeordnete. Deshalb kann es heute auch nicht heißen, wer die Wahl hat, hat die Qual. Sondern auch wenn dein Name nicht auf den Wahlzetteln steht, die Frage beantwortet werden muss, nimmst du die Wahl an? Jesus hat schon ein Kreuz vor deinem Namen gemacht. Man braucht die Wahl nur anzunehmen. Amen. Wir haben hier einen wunderbaren Gebetsgeist. Wisst ihr warum? Der andere Günther lacht. Ich hatte den Günther Streilein angesprochen. Willst du mit uns beten? Und er fühlte sich berufen zu beten. Vielen Dank. Es gibt zum Glück auch da keine Konkurrenz. Aber ich habe zuerst einen Schreck gekriegt und habe gedacht, oh, hat er seine Stimme verändert? Wir haben noch einen Günther. Oh ja, ja, Gott. So viele Günther.